Deutschlandfunk Kultur Interview. Abwarten und Tee trinken. Ganz so ist es nicht in Sachen Brexit, aber ein bisschen schon. Am Dienstag wird das Unterhaus erneut abstimmen, ob Großbritannien geordnet die Europäische Union verlässt. Heute trifft Angela Merkel den Chefunterhändler der EU, Michel Barnier. Ich weiß nicht, was sie trinken werden. Tee, Kaffee, vielleicht Schnaps? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, Alan Posener, was die beiden miteinander besprechen könnten. Denn Michel Barnier hat heute Morgen nochmal klargestellt, wir konnten es gerade vorhin zu Beginn der Sendung auch in den Nachrichten hören, das ist der beste Deal, den wir euch bieten können. Sie haben letzte Woche im Guardian eine kleine Warnung an die Adresse der britischen, öffentlicher britischen Politik gerichtet. Verlasst euch bitte nicht auf die Deutschen bei der Lösung dieses Brexit-Problems. Die werden euch auch nicht helfen. Ja, das war eine Frage, die mir an mich herangetragen worden ist, weil viele Leute, denken Sie an Boris Johnson, haben vor dem Brexit gesagt, uns wird nichts passieren. Die Deutschen sind so daran interessiert, uns ihre Autos, Waschmaschinen und so weiter zu verkaufen, dass sie schon dafür sorgen werden, dass wir alles kriegen, was wir wollen, nämlich raus und zugleich rein. Mhm. Freihandel und trotzdem keine Probleme mit dem Binnenmarkt, keine Zuwanderung. Es gibt doch dieses schöne Bild, ne, im Englischen mit dem Kuchen und den man nicht gleichzeitig haben kann und auch essen. Genau, und dies wollten sie. Sie glaubten, man kann den Kuchen behalten und gleichzeitig essen. Und das haben sie dem Volk versucht, weiß zu machen. Und ich meine, in der Tat, wir verkaufen jedes fünfte deutsche Auto geht nach Großbritannien. Das ist schon ein großer Teil des Kuchens, unseres Exportkuchens. Aber was ich versucht habe, klarzumachen, ist auch gerade anhand der Autoindustrie deutsche Autoexporteure haben andere Probleme, ich denke, also wichtigere Probleme. Feinstaub haben wir drüber gesprochen. die Probleme mit der Konkurrenz mit den E-Autos. Dann, und vor allen Dingen, jede deutsche Autofirma ist Teil einer ganz komplizierten Kette, Logistikkette, wo Teile von, wenn Sie einen VW kaufen, dann kann die Hälfte in Bratislava produziert worden, die andere Teile in Italien, andere Hälfte, der Motor kommt aus Polen. Und diese Produktionsketten sind wichtiger als die Frage, ob die Autos nachher 5% teurer in Großbritannien werden. Und das wollte nur den Briten klar machen, dass für Deutschland mit 9 Landgrenzen wir die Frage der europäischen Integration auch ganz anders sehen als Leute, die einen Ärmelkanal haben zwischen nur einer Landgrenze, nämlich in Nordirland. Und schon daran hängen die sich so wahnsinnig auf und kriegen ihren Brexit nicht fertig wegen dieser einen Landgrenze. Sollen sie mal gucken, dass Deutschland ein Deibel tun wird, irgendetwas zu gefährden auf europäischer Seite, wo wir 9 haben. Glauben Sie denn, dass diese Appelle, Ihr Appell, aber der ja auch von vielen Seiten, Michel Barnier ist erwähnt, dass das ankommt in Großbritannien, also der britischen Politik jetzt nochmal so diesen Schwung verleiht, zu sagen, okay, offenbar müssen wir uns mehr bewegen, als dass die sich noch bewegen? Ja, ich glaube, das ist angekommen. Sie sehen es an der Initiative aus dem Parlament, dass das Parlament eigentlich sagt, wenn May es nicht schafft, einen Deal durchzubekommen, dann darf sozusagen das Datum harter Brexit, 29. März, nicht stattfinden. Dann muss es aufgeschoben werden. Das ist der Beginn der Rückgewinnung der Macht des Parlaments, die sie aus der Hand gegeben hat und die hätte sie nicht ausgeben dürfen mit dem Referendum. Denn in England ist nicht das Volk souverän, sondern das Parlament. Das steht in der Verfassung, das ist die Grundlage. Also England hat keine geschriebene Verfassung, aber das ist so. The King in Parliament, the Queen in Parliament ist souverän. Und das Parlament hat es aus der Hand gegeben. Dem Volk wurde alles Mögliche versprochen, eben, dass die Deutschen ihnen zur Hilfe kommen würden. Das ist jetzt ein Bach runtergegangen. Jetzt wird das Parlament hoffentlich seine Macht dort, wie übrigens in den USA, interessante Entwicklungen, nicht wahr? Seine Macht behaupten.